te calmer du harpé. Wir tragen Gucci-Leute, hungern in Nigeria. Ich bin kein Helfer und kein Dichter und kein Prediger. Ich bin Kapital, nicht mehr und nicht weniger. Doch das, was ich erlebt hab, steht nicht in Wikipedia. Was willst du wissen? Was soll ich dir erzählen? Leute kennen Kapital, doch wer kann Kapital verstehen? Der Staatsanwalt und Richter wollen mich hinter Gittern sehen. Aber alles hat seinen Preis und ich zahl mit Mamas Tränen. Schlüsse aufs Café, wir werden euch alles nehmen. Die Ketten von Cartier und wir flüchten vor Sirenen. Ja, ich fick auf das System. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Deswegen mach ich meine Taschen und voll. Und wir drücken wie die AP Platin, weil wir heute sehr viel Para verdienen. Ich will Gucci, Louis Prada anziehen, roll im ersten Martin irgendwo durch Mardin. Wir drücken wie die Rainbow, ja, ja, Geld ficken wir auf Yayo. Ja, ja, du siehst mich kiffen in der Range Road. Ja, ja, ja, wir ticken wie die Rainbow, ticken wie die Rainbow. Ja, wir ticken wie die Bowling. Ja, ja, laufen Gucci durch die Lobby. Ja, ja, heute bring mir noch ein Body. Ja, ja, Geld sehen ist mein Hobby, nur mein Hobby. Ich steig durchs Fenster einmaskiert, wenn der Gangster einmarschiert. Kette glänzt wie ein Saphir, rap bis morgens um 3:30. Bade aus Bogota, ich muss ticken für mein Honorar. Lass die Klinge blitzen wie ein Fotograf. Hauptschule Pestalozzi, Vodilan am Cotti. Und die Sneaker, modern von Giuseppe Zanotti. Rot Prada Polo, Kickdown im Q7S. Boutique MS, die Rollies, Rurin besetzt. Ich ficke jeden Tag, was für Flitterwoche. Ich bin Newcomer des Jahres und nicht dieser Woche. Candlelight mit ner Latina in Schwarz. 20 Riesen im Bar, kein Kaliber scharf. Verdiene am Tag für Weißgold 7 Karat. Lack, ich bin wieder am Start, ich sag Marina am Arm. Hol die Eins für Mama, mach den Scheiß für Baba. Solange muss ich ballern aus dem Weißmarken-Hammer. Ja, ja, Geld ficken wir auf Yayo. Ja, ja, du siehst mich kiffen in der Range Road. Ja, ja, ja, wir ticken wie die Rainbow, ticken wie die Rainbow. Ja, wir ticken wie die Bowling. Ja, ja, laufen Gucci durch die Lobby. Ja, ja, heute bring mir noch ein Body. Ja, ja, Geld sehen ist mein Hobby, nur mein Hobby. Und wir ticken wie die AP Platin, weil wir heute sehr viel Para verdienen. Ich will Gucci, Louis Prada anziehen, roll im ersten Martin irgendwo durch Mardin. Wir ticken wie die Rainbow, ja, ja, Geld ficken wir auf Yayo. Ja, ja, du siehst mich kiffen in der Range Road. Ja, ja, ja, wir ticken wie die Rainbow, ticken wie die Rainbow. Ja, wir ticken wie die Bowling. Ja, ja, laufen Gucci durch die Lobby. Ja, ja, heute bring mir noch ein Body. Ja, ja, Geld sehen ist mein Hobby, nur mein Hobby.